Dr. Mulatu Teshome, Präsident der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien, richtete jüngst ein Beileidstelegramm an Marschall Kim Jong-un. Im Namen des Volkes und der Regierung der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien sowie in seinem Namen bekundete er den Familienangehörigen der Opfer, dem Volk und der Regierung der DIVJK sein tief empfundenes Beileid dafür, dass im September 2016 in Korea infolge des Hochwassers große menschliche und materielle Schäden entstanden sind.